warum denn nicht? Jetzt hab ich dich von dem Laden über den Wagen bis in den Vorgarten rumgekriegt. Doch wir treten nur auf der Stelle, versteh doch, es geht um unsere Existenz. Vergiss das Materielle, vergiss den Job, vergiss Mercedes-Benz. Diese Welt ist in den Miesen und vor allem braucht sie endlich mal eine Entscheidung. Und was sie auch braucht, ist die Liebe von allem, da bin ich total deiner Meinung. Wir begreifen nur eh nichts auf Dauer, wenn wir nicht dauerhaft begreifen. Zweifeln wir an der Power? Dann powern wir nur unsere Zweifel. Und sie fragt, echt? Und ich sag, ja, ja. Und sie fragt, echt? Und ich sag, na klar. Und sie kommt mit auf die Bude und sieht top aus. Und ich sag, ich bin das Mode, zieh dein top aus. Ich hab irgendeinen Fehler gemacht. Ich hatte doch höhere Ziele, wollt Ruderer trinken, Vermögen verdiene über Nacht. Stattdessen sitz ich hier den ganzen Tag, trink so viel Kaffee, den ich nicht vertrag. Kopiere Papiere, die ich nicht kapiere, und später sortiere ich sie in ein Fach. Doch wo ist der Sinn? Da wollte ich nie hin. Was mit den Glauben, die bloß wer ich bin? Da kann noch was gehen, ihr werdet schon sehen. Ich werde die Bude hier bald übernehmen. Und läuft der Laden erstmal wie eine Eins, dann ist das alles hier irgendwann meins. Ich bin der Pate und werde euch Sklaven von allen Strapazen für immer befreien. Es könnte alles so einfach sein. Ich gönne allen ihr Eigenheim, denn wir wollen eh keine Arbeit, wollen nur jede Menge Geld. Und wenn es geht, keine Fragen, die uns irgendjemand stellt. Das könnte alles so einfach sein. Das ist Vertrauen und Fantasie. In einem sind wir alle gleich. Und auch wenn es keinem so scheint, obwohl wir nichts wissen, weiß jeder Bescheid. Darin sind wir alle vereint. Da fassen wir hier mal zusammen. Hat alles mit dir angefangen. Du bist irgendwann übers Wasser gegangen und wir sollen vom Affen abstammen. Klar haben wir Fragen, aber eine Antwort haben wir leider nicht. Klar wollen wir fort, aber irgendwo ankommen können wir leider nicht. Wir wollen eine Formel für ewigen Reichtum, kriegen wir aber nicht. Harrison Ford oder Xavier Naidoo sind wir leider nicht.